mal zu, du Dreckschwein. Ich habe zwar viel Sinn für Humor, aber das geht entschieden zu weit. Glauben Sie an die Jungfrau Maria? Sir, nein, Sir! Gewehr einen Mädchennamen aussuchen, weil das die einzige Möse sein wird, die ihr Pisser hier kriegen werdet. Die Zeiten, wo ihr Gretchen Modermöse durch ihr hübsches rosa Höschen Finger gefickt habt, sind vorbei. Ihr seid jetzt mit dem Gewehr verheiratet, dieser Waffe aus Eisen und Holz. Und ihr werdet nicht fremdgehen. Ich werde dich immer lieben.